da steht nix bei Gras. So genau wie das Ende, hey! Spring hoch, spring laut, spring darüber und beschwer dich nicht, auch wenn du mal dann aufschlägst. Bleib nicht stehen, bleib nicht ewig stehen, zieh's ein! Hier gibt's keine Gnade und auch kein Umdrehen. Das Ende dahinter ist so einfach wie er alt ist. Du musst gegen den Strom schwimmen, wenn du zur Quelle willst. Dort da hinten, dort da hinten, dort ganz hinten kannst du sie finden. Diese Brücke zu dir selbst, diese Brücke durch deine Welt. Durch die Wüste, über Meere, durch über Mut und innere Leere. Lass dich gehen! Das ganze Leben vom Anfang bis nach hierher ist eine Reise, eine Straße mit viel Verkehr. Dazwischen Geisterfahrer, Licht und ständig Neuland. Ein heller Wahnsinn, Ausgang unbekannt. Was macht Sinn, was nicht, was ist dekadent? Wir können nicht sagen, wann das schlaue Licht Sekten rennt. So oft allein und auch wenn wir viele sind, dann wie oft ratlos vom Kreis bis zum Kleinkind. Dort da hinten, dort da hinten, dort ganz hinten kannst du sie finden. Diese Brücke zu dir selbst, diese Brücke durch deine Welt. Durch die Wüste, über Meere, durch über Mut und innere Leere. Lass dich gehen! Stehen.